herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 49, 2013. Ah, tja, ich glaube, die Folge wird mal wieder sowas wie Back to the Roots geben. Ja, ich habe mich entschlossen, mal wieder mehr Geek-Nachrichten zu bringen. Ja, ganz klar, so wie es eigentlich ursprünglich mal geplant war. Habe mich dann irgendwie auch immer wieder verzettelt in politischen Sachen, ja, und die eigentlich nicht mehr viel mit dem eigentlichen Thema zu tun hatten. Dafür wird es ein bisschen kürzer, ja, vermutlich heute, weil also die wirklich interessanten Geek-Nachrichten hatten sich in diese Woche ziemlich ziemlich rar gemacht, ja, also in den deutschen Medien ist so gut wie gar nichts mehr zu finden Interessantes, da geht's nur noch um NSA-Kram und so weiter, ja, mittlerweile schon fast überrepräsentiert in den News, und so, ja, hab ich auch mal den Blick geöffnet für, sagen wir mal, Kollegen, ja, in den USA, die mit den Podcasts ziemlich erfolgreich sind, und Podcast ist da fast schon zu wenig gesagt, ja, das sind also schon richtige schon würde schon sagen fast Sender, ja, die sowohl Video als auch Audio übertragen, aber im Internet eben. Und eines davon ist zum Beispiel TwitTV, ja, TwitTV. Eigentlich ein Sender, wenn ich es nur so sagen will, ja, Podcast-Seite, von der ich sehr viele Sachen höre, unter anderem auch die Suche gegen Google höre ich da regelmäßig, ja, manchmal auch All About Android, ja, und da war ein ziemlich fähiger Mann dort, damit man ich jetzt nicht liebe, Laporte, der ist so auch fähig, seine Sprachgewandtheit, ja, und so, das ist schon legendär, würde ich mal sagen, ja. Man nennt ihn nicht den Präsidenten des Internets, ja. sondern ich meine Tom Merritt, der eigentlich hinter dem Ganzen in den News-Bereich vor allem gesteckt hat, hat natürlich auch seine eigene Sendung an TNT, er war aber immer so ein bisschen im Hintergrund. Er hat gerne auch mal Vertretung gemacht für Leo Laporte bei This Week in Google zum Beispiel. Und jetzt hat Leo Laporte, so gerne ich den mag, der schießt manchmal so ein paar Böcke ab. Ja? Also manchmal könnte ich die Krise kriegen. diesmal hat er sich wirklich ein Fauxpas erlaubt, indem er Tom Merritt gefeuert hat. Ja, richtig. Ein schwerwiegender Fehler, wie ich finde, hat doch Tom Merritt mit Kompetenz und geglänzt und im Hintergrund eben auch vieles bewegt. Offiziell ist da der Grund, weil Twit jemand sucht, der lokal vor Ort ist, ja, in wo kommt der nochmal her? Petaluma, ja, nicht in dem nicht ganz so weit entfernten, im gleichen Bundesstaat gelegene Los Angeles, ja. Bisher hat Tom Merritt über Skype und ähnliche Kommunikationsmedien, Hangout, Google Hangout, eben das Ganze gemanagt und hat dort seine Shows gehostet. Ja, eigentlich sollte das ja kein Problem sein im Internetzeitalter, ja. Sind ja auch quasi Sachen, die auch immer wieder von Leo Laporte in seinen in seinen Werbenverträge hier in den Sendungen immer wieder gepusht wird, ja. Solche Systeme, wo man eben nicht mehr irgendwo hin reisen muss, fahren muss, sondern das in online zu machen, komplette Online-Plattform, die das eben ermöglichen, Geschäftsleute alle Geschäfte über den Computer zu managen und das eben dann sehr effektiv und kostensparend auch für die Firmen. Und dann kommt eben sowas, dass es eben Leo Laporte so nicht recht ist. Ja, und er in diesem Post gesagt hat, dass man eben seine Kompetenz vor Ort braucht. Das hat sofort für einen kleinen Sturm der Entrüstung gesorgt. Und da hilft auch nichts, dass dann kurz vorher Leo Laporte wieder ein bisschen zurückgehen wollte. Tom Merritt bleibt da, also hart jetzt. Und lässt sich dann nicht mehr einlullen. Er ist sogar bereits für eine neue Sendung vorgestellt. Und zwar bei Frogpants. Ja, Frogpants. Da hat er auch schon vorher Sachen getan, ja, gemacht. Tom Merritt. Dort möchte er jetzt eine neue Sendung, ein neues Sendeformat zusammen mit diesem Scott von Frogpants auf die Beine stellen, um eben sowas, schätze ich mal, so eine Tech-News-Sendung eben dort zu machen. Tom Merritt kann sich natürlich über Arbeit dort nicht beklagen. Er hat auch übrigens, unabhängig von Frogpants jetzt, auch mit der bezaubernden Veronica Belmont einen Podcast für Sci-Fi-Geeks gemacht und ist auch jetzt immer noch dabei, klar, logisch, ja. Der nennt sich Sword and Lasers. Swords and Lasers, und das müsst ihr euch mal angucken. Ich finde das super fantastisch. Die Deko ist wirklich genial. Und es sind auch immer wieder sehr, sehr hochkarätige Gäste vorhanden in der Sendung. Und zusammen mit Veronica Bellman, wie gesagt, macht der Tom Merritt das sehr, sehr gut. Von daher, er wird jetzt nicht in Gram versinken, ja. Eine neue Sendung in Aussicht, viele andere gute Sendungen laufen ganz normal weiter, nur nicht mehr bei Twit, sondern eben bei Frogpants, bei der er eben vorher auch aktiv war. Und da muss ich sagen, das hat mich erst dazu gebracht, mal bei Frogpants nachzugucken. Und ich muss sagen, Frogpants Studios ist wirklich der Hammer, was dort alles an Sendungen gibt. Da muss ich schon sagen, Wahnsinn. Und danke, Leo Laporte, dass du Tom Merritt gefeuert hast. Denn ansonsten hätte ich nie was von Frogpants TV und den Podcasts dort erfahren. Ja, sehr viele hochkarätige Podcasts mit Scott Johnson, ja, mit dem er auch dann zusammen das neue Format machen möchte. Zum Beispiel der Morning Stream, der wirklich an 4 Tagen in der Woche morgens schon eine neue Sendung bringt, die teilweise auch über 2 Stunden geht. Comic Dorks, ja, für die Comic-Fanatiker, Autopilot für die Retro-Fans beispielsweise, ja. Besonders schön finde ich auch The Final Score. Ja. Da habe ich gleich, nachdem ich hier die Seite angeklickt habe, habe ich sofort hier meinen Nutzen draus gezogen, sofort interessante Sachen entdeckt, ja. Beispielsweise das Spiel Goat Escape, ja. Und Entschuldigung, Escape Goat. Sucht mal danach im Internet. Der Hammer, wenn ihr auf Retro Games spielt, ja, ist aber kein altes Game, sondern ist ein neues Game, aber in diesem Retro Style gemacht. Puzzle Game, Plattform Puzzle, Wahnsinn, sehr cool. Und da sieht man sofort, dass eben The Final Score oder Final Score wirklich ein sehr, sehr interessanter Podcast ist, der jetzt auch bei mir auf die oberste Liste der anzuhörenden Podcasts gewandert ist, ja. Sehr toll. Also, ne, es hat alles auch sein Gutes, und wer also des Englischen mächtig ist, der wird sich an Podcasts nicht, an mangelnden Podcasts nicht beschweren können oder übermangelnden Podcast. Frogpants bietet wirklich super tolle Sachen, und wie gesagt, unabhängig von Frogpants die Empfehlung Swords and Lasers mit Veronica Belmont, ein Zuckerstück für Sci-Fi-Fans. Ja. Gut, also weiter geht's mit einem D-Link-Router-Update. Ja. Das ist vorhanden für viele Router von D-Link. Wird es das jetzt geben? Oder gibt es das schon? Also gleich mal, wenn ihr einen D-Link-Router habt, mal checken, ob eine neue Firmware für den Router vorhanden ist. Es ist nämlich relativ wichtig. Ich habe diese Meldung hier auf Heise gefunden, ja, und ich finde, dass es nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommt, denn es wurde eine Hintertür geschlossen, bei dem es möglich ist, die Passwort Abfrage zu umgehen. Ihr habt es richtig gehört. Unfassbar, wenn man mit einem User Agent String, den jeder einfach so setzen kann im Browser, ja, mit einem, hier ist auf Heise ist der sogar hier geschrieben, ja, mit XML-Set, bla bla bla. Und wenn dieser User Agent im Browser, mit dem Browser gesendet wird, statt zum Beispiel im Firefox oder Chrome oder sowas, dann wird die Passwortabfrage umgangen, ja, und man ist in den Router-Einstellungen. Das ist unglaublich, unglaublich. Ich finde, hier hat D-Link riesen Mist gebaut und man kann nur hoffen, dass jetzt diese Hintertür auch komplett geschlossen ist und es nicht etwa auch noch einen anderen User Agent gibt, mit dem man sich einloggen kann. Das ist natürlich im Hinblick auf gerade diese Datenspionageskandale jetzt unfassbar. Aber das erklärt auch, warum manche Leute einfach schon hier in verschiedenen Foren als Idioten oder als, na, wie sagt man, als totale Noobs oder Lügner, ja, abgestempelt wurden, die behauptet haben, dass der Nachbar immer wieder in den Router eindringen kann, egal was für ein Passwort man setzt und so weiter, ja, und dann eben hier den Router knackt und alles umleitet oder eben Unsinn anstellt. Und den hier zur Verzweiflung treibt. Ich habe das tatsächlich gelesen in einem Forum. Und alle haben gedacht, ja, klar, der übertreibt, das geht ja gar nicht. Das müsste ja ein Superhacker sein. Ja, gar nichts muss der sein. Ja, dieser String ist eigentlich relativ bekannt gewesen in Script-Kiddies-Kreisen. Ja, und zack, zack, konnte man dann eben hier reingehen. Und tja, dass die NSA sowas hat, dürfte ja klar sein. Ne? Also, ich muss schon sagen, unglaublich, was D-Link da gemacht hat und dass das hier nur so eine einfache kleine Meldung wert ist, ist unfassbar. Und ich bin da echt entsetzt darüber, ja, dass sowas möglich ist. Ne? Naja, gut. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ja, macht ein Update von eurem D-Link-Router, schaut, dass da wenn ihr ob da was vor euch vorhanden ist und checkt diese Backdoors, ja, überprüft mal, ob ihr überhaupt einen Router habt, der auch nur im Ansatzweise sicher ist. Nicht, tja, es gibt auch noch andere Anbieter von Router. Jawohl. Google hat jetzt endlich den All Access Music Dienst in Deutschland gestartet. Bei uns heißt er All Inclusive. Pff, hört sich an wie ein Mallorca-Urlaub. Mehr ist auch nicht wert, ja. Ihr wartet jetzt wahrscheinlich Begeisterungsstürme von mir, weil ich ja da sehr lang drauf gewartet habe. Aber ja, ich habe sehr lang drauf gewartet. Und screw you, Google, kann ich dazu nur sagen jetzt. Ja. Weil das ist schon mittlerweile nicht mehr die zweite Klasse, wie die Benutzer hier in Europa behandelt werden, sondern es ist schon drittklassig. Ja. Es hat einfach viel zu lange gedauert und ich habe auch momentan, ja, manchmal ist sowas auch von Vorteil, wie gesagt. Ich habe auch einen viel besseren Streamingdienst gefunden, ja, der viel, viel mehr Musiktitel beinhaltet. Heise spricht von 20 Millionen bei All Access. Das bezweifle ich allerdings stark. 20 Millionen vielleicht im Shop zum Kaufen. Da sollte vielleicht Heise nochmal nachrecherchieren. Aber die Titelanzahl in All Access ist weitaus weniger. Wer also jetzt denkt, er könnte hier All Access bzw. All Inclusive sich holen und dann zum Beispiel alle folgenden drei Fragezeichen ja, anhören in diesem Paket, der wird herb enttäuscht sein, denn das wird nicht gehen. Ja, bei weitem nicht alles ist in diesem All Inclusive drin. Ja, dazu bedarf es nämlich noch speziellen Verhandlungen mit den entsprechenden Musikfirmen. So einfach geht es also nicht. Ja. Deswegen ist das alles sehr, sehr mager. Fast jeder Streamingdienst hat übrigens auch mehr als 20 Millionen. Ja. Und ich behaupte, wie gesagt, das sind die Titel, die man kaufen kann. Und zum Beispiel Spotify und MyJuke, glaube ich, auch sogar, haben mehr Titel im Streaming-Angebot wohlgemerkt, ja, die haben nämlich auch nur Streaming, ja, als eben hier bei Google Music All Inclusive vorhanden ist, ja, definitiv. Und das ist ja nicht so das Wahre. Dieser hat hier die Nase ganz klar vorn mit 30 Millionen verschiedenen Titeln, ja. Und damit ist es der Musikdienst, wie auch schon einige Tests gezeigt haben, mit den meisten Tracks. Dieser ist legal, hat die Lizenz von der GEMA schon sehr, sehr lange, kommt auch aus Frankreich, das heißt, die Daten bleiben in Europa und werden nicht an ein US-amerikanisches Unternehmen weitergeleitet. Hat auch wirklich fantastische Apps. Sie haben vor kurzem gerade ein neues Update erfahren. Ganz, ganz toll. Dieser hat auch die Möglichkeit, offline Musik zu speichern. Dabei wird mit einem Sync, den man auch jederzeit abschalten kann, die Musik bei zum Beispiel im WLAN automatisch auf das Handy gespeichert. Und dann hat man die auch, wenn man offline ist, beziehungsweise dann kann man die auch anhören ohne Traffic-Verbrauch, wenn man unterwegs ist. So. Dieser kostet momentan, ich glaube, 5,90. Ich habe da so zum Glück noch ein Angebot bekommen mit 4,90 für 6 Monate. Ja, kriegt man das dann zum vergünstigten Preis. Danach kostet es 9,90. Das ist so der Normalpreis. Bei dem Streaming Google Music All Inclusive kostet bis im Januar 7,90. Und den Preis kann man dann offenbar auch weiterhin behalten. Ja, wer es danach abschließt, der zahlt 9,90, also so wie der normale Preis, oder 9,95, ja, so wie der normale Preis eben für das Streaming ist. Ja, Spotify hat darüber übrigens noch was anderes angekündigt, dass sie sogar kostenloses Mobilstreaming machen wollen, ja, anbieten wollen. Bei dieser hat man allerdings nur den Vorteil, man kann sagen, okay, mit dem Handy höre ich mir eigentlich kaum Songs an, wenn, dann will ich mir die daheim anhören. Ich bin keiner, der draußen rumlaufen mit Headphones im Ohr, ja, und höre meine Musik draußen an. Bei mir wird die Musik daheim an der Anlage angehört, ja. Dann kostet das Ganze nur 4,90 €. Ja, und zwar Normalpreis 4,90 €, denn dieser hat ein Angebot nur für Web daheim, an so einem Desktop, ja, für 4,90 € im Monat. Und wer nur wenig Musik hört, ja, zu 10 Stunden im Monat, der braucht gar nichts zu zahlen bei dieser, einfach nur anmelden und kann kostenlos werbefinanzierte Musik hören, ähnlich wie das auch bei Spotify der Fall ist, ja. Dann werden also die wenig Hörer werden sogar eben kostenlos zufriedengestellt. Etwas, was beides, sowohl Web-only, also Desktop-only, und kostenlos, gibt es überhaupt nicht bei Google Music All Inclusive. Also, bei mir der ganz klare große Gewinner dieser. Ja, ich werde auch jetzt später bei antcast.netcast.com nochmal deutlich darauf eingehen, auf die einzelnen Dienste, speziell jetzt mit Schwerpunkt auf Android natürlich. Und werde da auch nochmal einen Vergleich machen in der Sendung jetzt gleich anschließend. Ja, dürfte bis heute Abend 9 auf jeden Fall verfügbar sein. Und ja, wer sich dafür interessiert. YouTube Music Service, der verschiebt sich allerdings jetzt erstmal ins Frühjahr 2014. Tja, ist da ein System dahinter, ja, weil ich meine, jetzt ja erstmal Play Music All Access gestartet, da will man vielleicht erstmal ein paar Abos verkaufen, ja. Und vielleicht steht aber auch was anderes dahinter. Auf jeden Fall soll sich jetzt bis zum ersten Quartal 2014 das Ganze verzögern. Es wird gemunkelt, dass YouTube eben ein Subscriber-Modell anbietet, ja, das entweder kostenlos ist, werbefinanziert oder eben auch wie das All Access mit einem monatlichen Obolus angeboten wird. Allerdings, da bin ich mir fast sicher, dass es günstiger sein wird. Und weil YouTube ist eine der wichtigsten Musikplattformen überhaupt, da können die Musikstreaming-Dienste erst gar nichts groß dagegen reißen, wenn man die Zahlen sieht. Ja, bei den Teenagers, vor allem in den USA, ist YouTube die Quelle für Musik. Ja. Wäre natürlich gut, wenn für Google, wenn sie das monetarisieren könnten, wie so schön heißt. Ja, das heißt im Klartext die User ausquetschen. Ja. Aber bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin eigentlich nicht für das alles kostenlos. Ja. Weil ja, ich weiß, jetzt mache ich wieder so ein Spagat, ja. Aber ich meine ganz einfach, dass man ruhig etwas zahlen kann, wenn auch nicht so viel. Deswegen finde ich die Streaming-Dienste eigentlich ganz gut soweit, ja. Für sich was anzuhören, ja. Man hat ja auch die Besitzrechte dann nicht. Deswegen finde ich 99 oder so eigentlich ganz okay, ja, im Monat für sowas, für einen Streaming-Dienst, wo die, sagen wir mal, die allermeisten Musikstücke, die veröffentlicht werden, auch zu finden sind. Und es muss nicht unbedingt kostenlos sein. Ja. Ich sehe das halt mal so, wer unbedingt kostenlos Musik haben will, ja, aus was für Gründen auch immer, weil er sich nicht leisten kann, weil er einfach sagt, nee, der Kommerz-Kacke hier, für das zahle ich keinen Cent, ja, dass ich durchaus verstehen kann, letzteres. Der kann ja mal schauen, es gibt so viele freie Musik, ja, Musik, die auch unter der Creative Commons License stehen, die meistens für Privatpersonen kostenlos sind oder eben einfach nur mit Spenden, Bitten von den Musikern vertrieben werden. Deswegen denke ich, ist das schon ganz gut. Wer natürlich, wie gesagt, die Mainstream-Sachen haben möchte, der muss natürlich auch dann in die Kasse greifen und sollte auch in die Kasse greifen, denn diese Musiker haben sich halt für ihren Weg entschieden, Geld zu verdienen, und nicht wie die freien Musiker dann eben ja durch Konzerte beziehungsweise eben durch freiwillige Zahlen der Fans, ja, Zahlungen der Fans, sich über Wasser halten, und das muss man eben respektieren, ja. Und ich denke, ein Streaming-Angebot für 99 im Monat ist sicherlich nicht überteuert. Müsste doch zu machen sein, wenn man da mal mit den Eltern auch redet, für die natürlich noch keine 18 sind. Wenn man das den Eltern nahebringt, dass man dafür Musik hören kann, ohne illegal sich was herunterzuladen, dann hilft es meistens doch. Googles Andy Rubin, der hat ja nach Android, was ja ein Riesen-Coup war, und sich weit etabliert hat, hat er ja erstmal gesagt, so, er zieht sich jetzt von Android zurück. Und der hat jetzt angefangen, ein weiteres Projekt anzugehen, das genauso verrückt war wie damals, oder genauso verrückt ist, wie es damals war mit Android. Ich kann mich noch gut erinnern, als das erste 2007, die ersten Sachen vorgestellt wurden von Android, und das iPhone da quasi alles weggeputzt hatte, da hat man schon gesagt, nee, also das gibt's doch gar nicht, ja. Warum macht man das? Nie werden die gegen Apple ankommen. Heutzutage ist es umgekehrt. Apple hat im Vergleich zu Android eine geradezu deprimierten Marktanteil im Verkauf, ja, weltweit. Ich glaube, die sind momentan bei 17%, während Google weit über den 50% ist. Und Android hat also das Unmögliche möglich gemacht, ein sogenannter Moonshot, ja, was immer so gesagt wurde, war das. Bei uns würde man sagen, ein Schuss ins Blaue, ja, etwas, was utopisch ist, und es hat geklappt. Und diese Utopie soll jetzt auch für was anderes genommen werden, denn Roboter sollen Teil unseres Lebens werden, eine neue Generation von Robotern, die allen nutzen. Vielleicht wird dann endlich mal das wahr, was man in Science-Fiction-Filmen immer so gesehen hat, dass man zum Beispiel daheim einen Roboter hat, der sich um den Haushalt kümmert, ja, der verschiedene Sachen macht, richtig nützliche Roboter im normalen Leben. Ja, schon jetzt ist die Robotik kaum noch wegzudenken. Also keiner kauft mehr ein Auto, ja, oder kann ein Auto kaufen, ohne dass ein Industrieroboter da bei der Fertigung mit dran war. Vielleicht gibt es ein paar Modelle, wo alles per Hand gemacht wurde, aber die kann ein Normalsterblicher eh nicht bezahlen. Ja. Oder Massenproduktion, ohne Industrieroboter kaum noch zu denken. Es gibt auch Roboter, die in ganz engen Bereichen eingesetzt werden, ja, in der Forschung beispielsweise, wo sie auch nicht mehr wegzudenken sind. Aber nein, ich meine jetzt Haushaltsroboter, Roboter, die draußen was tun, ja, die autonom agieren können, für die normale Benutzung und vor allem die auch erschwinglich sind, ja. Klar könnte sich vielleicht, wenn Andy Rubin das nicht schon hat, jetzt einen Roboter kaufen, der schon einige wenige nützliche Aufgaben erfüllen kann im Haus, ja. Nur, da muss man schon ein bisschen was auf der Kante haben. Das nützt den normalen Leuten nichts. Wenn ich mal angucke, was ein Saugroboter kostet, also so ein Staubsaugerroboter, ja, der hier so ein bisschen rumfährt und mehr schlecht als recht den Boden sauber macht, ja. 300 Euro, 400 Euro, die für 99 kann man gerade vergessen, ja. Dann ist es einfach viel zu teuer, viel zu teuer. Das ist noch weit weg von dem Massenmarkt und deswegen, sind die Verkaufszahlen halt auch eher mau, ja. Dann eben, wie gesagt, noch das Problem mit der Saugleistung an sich, ist natürlich klar, ja. Also, da muss was gemacht werden. Und so ein Multiroboter im Haushalt, der fehlt, ja, der sowohl staubsaugen kann, als auch zum Beispiel dafür sorgen kann, ja, sagen wir mal ganz klar und klar, einfach mal so ins Blaue hinaus, der vielleicht auch mal das Geschirr waschen kann, ja, beziehungsweise die Geschirrspülmaschine einräumen kann, weil ja, manche Leute sind auch dafür zu faul. Ja. Nein, ich rede nicht von mir. Und so weiter, ja, der auch vielleicht mal Sachen aufräumen kann, ja, Sachen also an seine bestimmte Position wieder bringen, die hier weit verstreut in der Wohnung rumliegen, ja, und der die Socken wegbringt, der die Wäsche wäscht und lauter solche Geschichten. Solche Sachen muss irgendwann mal angegangen werden und es könnte sein, dass Andy Rubin hier etwas anstößt, das viele Jahre noch dauern wird, machen wir uns nichts vor, das wird nicht morgen passieren, ja, sondern es wird vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren soweit sein, aber irgendjemand muss mal den Anfang machen und es sieht wohl so aus, als ob Google hier mit Andy Rubin genau den richtigen Mann hat, um eben dieses Problem anzugehen. Roboter für unser aller Haushalt, sehr schön. Ja. Das selbstfahrende Auto ist ja schon in Betrieb, ja, zwar nicht für die Öffentlichkeit, aber in groß angelegten Versuchsreihen fährt schon in einigen amerikanischen Bundesstaaten herum und das auch mit großem Erfolg. Es sind noch ein paar Probleme natürlich zu lösen, aber insgesamt Wahnsinn, ja, was da schon machbar ist und da, sage ich mal, ist es für mich schon fast kein Moonshot mehr, jetzt da dran zu gehen und zu sagen, ja, hier Roboter, die eben im Haushalt auch nützlich sein können, die könnte es geben. Ja, die könnte es geben. Es muss nur jemand angehen. Andy Rubin, viel Glück damit. Microsofts Fett-Patente, ja. Die sind mal wieder für nichtig erklärt worden und diesmal vom Bundespatentgericht. Ja. FAT ist ein Dateisystem, das eben sehr große Anwendung findet, beispielsweise bei USB-Sticks, ja, auch noch bei kleineren Festplatten, ja, und eben auch in Handys noch genutzt werden, zumindest wenn die eben nicht direkt von Google sind, also eine Nexus-Reihe und schon ein bisschen älter sind. Mittlerweile wird bei Google Nexus-Geräten das X4 oder X3-Dateisystem, weiß ich jetzt nicht genau, benutzen, nicht mehr die FAT-Systeme. Ein Grund, warum es auch keinen Micro-SD-Karten-Slot mehr gibt bei diesen Geräten. Dieses Patent, für das übrigens Microsoft auch viele Millionen einheimst bei Android-Geräten, ja, ihr habt richtig gehört, Microsoft verdient also kräftig mit bei Android, das ist aber mal wieder als nicht, als für ungültig erklärt worden und damit erstmal, so könnte man meinen, ja, entgeht Microsoft eben vielen Millionen. Microsoft wird bestimmt, das erwarten alle Experten, natürlich nochmal vom Bundesgerichtshof eine Beschwerde einreichen, beziehungsweise eben da den Gang dazu antreten, damit eben dieses Urteil aufgehoben wird, was übrigens schon mal der Fall gewesen ist, ja. 2007 hat das Bundespatentgericht das Patent annulliert, ja, weil es eben nicht erfinderisch genug war. Und 2010 hat dann eben das BGH wieder die Entscheidung aufgerufen. Jetzt ist eben das Bundespatentgericht wieder zu der Schlussfolgerung gekommen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was das BGH sagt. Aber ehrlich gesagt, es wird hier viel Trara gemacht drum. Die Sache ist, nächstes Jahr läuft das Patent sowieso ab. Ja, von diesem FAT-Dateisystem und heutzutage auch kaum noch vernünftig zu nutzen, ja. Also ich meine, die Größe von den Dateinamen alleine tut ja alles schon sinnlos machen heutzutage, ja, furchtbar. Und deswegen ist das Urteil jetzt nicht unbedingt ein Meilenstein oder sowas, ja, sondern eigentlich etwas, wo vollkommen neben der Spur läuft, ja, es ist eigentlich schon fast egal für die Allgemeinheit, was allerdings für Microsoft nicht egal ist, weil ein Jahr mehr an Patenten, das sind etliche Millionen, ja, die da an Einnahmen dann reinkommen für dieses lächerliche Patent, ja, das für ungültig erklärt wurde jetzt. Aber eine Farce ohne Ende, das kostet auch jede Menge Geld. Ich hoffe, es kostet nicht den Steuerzahler. Aber ich befürchte es, weil meiner Meinung nach, soweit ich das weiß, geht's bei Patentstreitigkeiten die Kosten zur Lasten der Allgemeinheit und nicht etwa zu der Partei, die eben verliert. Ja, so müsste Microsoft das zahlen und das sollte eigentlich auch so sein. Ja, also ich muss schon sagen, sie sollen sich was schämen. Ja, ganz einfach. DICE unterbricht die Arbeiten an allen möglichen Projekten und möchte die Probleme mit Battlefield oder bei Battlefield 4 auch jetzt endlich in den Griff bekommen. Das Spiel, das vor kurzem erschienen ist, am 31.10., das läuft eben noch nicht ganz so rund, wie sich das die Benutzer hoffen. DICE ist auch sehr stark unter Druck. Offenbar möchte hier auch der Publisher DICE eben das nächste Battlefield entziehen und sogar an ein anderes Entwicklungsstudio vergeben den Auftrag für Battlefield, ich sag mal jetzt einfach Battlefield 5, ja. weil eben hier dieser Entwickler sich hier den Unmut der ganzen Spieler zugezogen hat, weil es eben momentan so massive Probleme gibt. Ich bin ehrlich gesagt froh im Moment, dass ich es noch nicht gleich geholt habe. Klar, natürlich habe ich da jetzt wieder einen Nachteil, wenn ich mir das hole, werden die Server voll sein von Leuten, die schon monatelang gezockt haben. Da wird es am Anfang ziemlich frustrierend sein, ja. Respawn, pff, tot. Respawn, pff, tot. Respawn, pff, tot, ja. Okay, ist nun mal so, da muss man mal gucken. Davon eigentlich den Anschluss nicht verlieren. Aber auf der anderen Seite ist der Frustfaktor offenbar auch so hoch jetzt bei diesem Spiel durch die vielen Bugs, dass hier das für die Nerven doch möglicherweise gar nicht mal so schlecht ist, dass ich das eben noch nicht habe. Ja, so sieht's aus, ne? Ja, und da wir jetzt schon wieder quasi am Ende der Sendung sind, habe ich noch was Kurioses wie immer. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das als Skandal oder als urkomisch interpretieren soll. Naja, vielleicht, ich sag mal mehr als komisch eben, weil es schon vorbei ist. Aber ihr kennt ja alle die Warnung, ja, vor Passwörtern wie, ja, Gott, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder sowas, ja, oder 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und so, ja. Solche Passwörter, die sind auf keinen Fall zu nehmen, ja. Und klar ist ja auch, dass ein System, das besonders geschützt werden muss, ja, ein besonders kompliziertes Passwort bekommt. Also zum Beispiel eine Maschine, die lokal hier bei euch steht, ja, und hier nicht dauerhaft im Internet ist oder überhaupt nicht im Internet ist. Da muss man kein Mega-Passwort jedes Mal eintippen. Ja. Aber für einen Server beispielsweise, da muss man schon gucken, ne, dass man also ja, ein High-Grade-Passwort bekommt und das System auch ganz, ganz sicher macht. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, für so ein System, für die US-Atomwaffen einzusetzen, die Abschusscodes. Ja, könnt ihr vielleicht noch an Wargames erinnern, ja, wo so ein riesen Computersystem, ja, dann am Schluss sich selbstständig gemacht hat und versucht hat, die Abschusscodes herauszufinden und es dann doch etliche Zeit gedauert hat, ja. Nun, dieser Abschusscodes war ganz einfach. Der war 000 000 00 und zwar 20 Jahre lang. Das ist jetzt herausgekommen. Durch ja quasi an der Quelle ja, von Dr. Bruce G. Blair, ja, ein ehemaliger Air Force Offizier, der Minuteman-Raketensilos bemannt hat. Ja, und hier wurde eben in diesen Veröffentlichungen ja, von Stephen M. Bellerin, Computerwissenschaftler an der Columbia-Universität publik gemacht, dass eben diese Abschusscodes für diese Minuteman-Raketen 20 Jahre lang dieser 000000-Code war. Ja. Unfassbar. Also ich musste zuerst mal lachen, ja, aber wenn ich mir so genau überlege, was das eigentlich bedeutet hat, dass die Zukunft der Menschheit an solch einem Passwort gehangen hat, an die totale Vernichtung der Menschheit, vielleicht des gesamten Lebens, wie wir es kennen auf der Erde, ja, dass das daran gehangen hat, das ist unfassbar, unfassbar. Ja. Macht mich wahnsinnig. Und ich muss schon sagen, Vertrauen in die USA nach sowas niemals. Niemals mehr. Tut mir leid. Ja. Wie ist denn das Passwort jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ja, genau, ja, Spaceballs, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist vielleicht der Code der Untergang, für den Untergang der Menschheit. Ja, wer weiß, ne? Also ist es nicht zu fassen, was da herauskam. Aber trotzdem konnte ich mir eben den Schmunzel nicht verkneifen. Ne? Aber wer weiß? Vielleicht war ja genau das die Sicherheit bei dem Code, ja? Weil wer könnte schon annehmen, dass jemand so bescheuert ist, ja, so total verblödet, idiotisch, hirnrissig für ein solch sicheres System? So einen Code zu nehmen, ja? So einen Code. Ich meine, vielleicht war das deswegen so sicher, ja? Da sind die verrücktesten Agenten wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass das der Abschlusscode sein könnte. Wenn der von den USA durch Spione, sagen wir mal, irgendwie in einem anderen Land gemeldet worden wäre, ja? Dass das der Abschlusscode ist. Die hätten den wahrscheinlich dann standrechtlich erschossen, weil die denken, die hätten den verarscht. Ja. Was? Das wissen weiß man? Das ist der Code? Okay, also Zusammenarbeit beendet. Ne? Unfassbar. Nun denn. Und damit sind wir am Ende der Sendung, der Rios Wochensicht. Und wie immer sage ich euch, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Themenvorschläge, dann nur her damit. Ihr findet mich unter Google plus Rios Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben. Dann findet ihr die Seite. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Den GBG-Key findet ihr ebenfalls auf der Seite. Ja, dann könnt ihr mir auch eine sichere, verschlüsselte Mail schicken. Und die Seite ist wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com, bitte an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!